der Schutzwache in Berlin mit Kaiser Friedrichsbach. Gespielt von der Kapelle des Kaiser Franz, damit Grenadierregiment Nr. 2. Für die Monographenfabrik Atlas in Düsseldorf. Vögelstanden. Das Gewehr über. Achtung! Präsentiert das Gewehr. Das Gewehr über. Zum Parademarsch. Erstmalig. Parade. Aus.